So. Hallo. Ja, hallo. Willkommen zum ersten Podcast. Von mir und dir. Ja. Voll gut. Wir haben da so mitbekommen, scheiße, die anderen haben vor 10 Jahren angefangen zu podcasten. Road to Fame detected. Also machen wir da jetzt auch mit. Und stellen uns in Stau. Genau, weil wir denken, dass es sich lohnt. Ja. So viel wie wir immer labern, dass das irgendjemand anderes mitbekommen muss. Wir wurden mehrfach darum gebeten, sowas zu machen. Wahrscheinlich wollten die Leute nur, dass wir es einfach woanders machen, als irgendwo, wo die gerade sind. Aber ich denke, der Markt braucht uns einfach. Damit meinst du bestimmt so, wenn irgendjemand gesagt hat, da könnt ihr labern so viel Blödsinn, nehmt das mal auf, ololol, und dann wird das interpretiert im Nachhinein, als das war der Grund, warum wir angefangen haben zu podcasten. Oder? Richtig, genau. Das sind die Leute, die später dann die Interviews in der Bild-Zeitung geben und sagen, ich kannte die, bevor sie ganz groß rausgekommen sind. Das sind die Leute, die wir im Nachhinein bestechen müssen, dass sie die richtig beschissenen Stories nicht erzählen. Richtig. So. Aber es fühlt sich auch einfach gut und richtig an, kurz vorm Durchbruch zu stehen. Genau, wir sind auf dieser exponentiellen Wachstumskurve, sind wir so kurz vorm Knick, wo es dann eskaliert. Richtig, genau. Und alles bisherige in unserem Leben war nur die Propedeutik. Genau, und ihr zwei, die ihr jetzt zuhört habt, die Chance, First Follower zu sein, eigentlich. Genau, hier, Derek Sivers. Wie heißt das Video? Weiß ich nicht. Mit dem Dancing Guy? Ach Gott, ja. Jetzt wissen wir es wieder nicht. Jetzt wollte ich mal klug scheißen. Es gibt von Derek Sivers, YouTube, mal googeln. First Follower, Dancing Guy, so ein Video. Irgendwas, How to Create a Movement oder so. How to Create a Movement, genau. Ein Typ auf dem Festival tanzt rum wie der letzte Vollidiot. Aber sobald alle mitmachen, ist er halt der gewesen, der es gestartet hat und plötzlich cool. Genau, im Nachhinein machen dann halt alle mit. Und das Interessante dran ist die Frage, wer eigentlich der Relevanteste ist. Und ich glaube, die These war ja, der Relevanteste ist nicht der Erste, der tanzt, sondern der Relevanteste ist der Zweite, der mitmacht. Genau. Beziehungsweise der Zweite, Dritte, Vierte, oder so? Ja, richtig. Also wir haben das auch in der Schule alle schon gelernt, dass man, wenn man zum Beispiel ein Referat hält, sich als allererstes dafür rechtfertigen muss, dass man gerade da ist. Und sich entschuldigt. Und genau das machen wir jetzt auch. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, als, wenn man sich... Als zwei, ach so, weil wir jetzt diese Follower-Diskussion haben, oder was? Genau. Ich habe gedacht, das war die geniale Überleitung zum ersten Thema. Vielleicht ist es auch das, ja. Es war doch super schlau. Es war doch schon so richtig ein Coaching-Trip. Total. Was steht denn auf diesem analogen Zettel, den ich auf der anderen Seite des Studios sehe? Nein, nicht die Regie-Anweisungen mitlesen. Mm-mm. Das ist der Fehler. Okay, man kann alles schneiden. Es war schlecht, wenn im ersten Podcast schon die, das schneiden wir raus, Sprüche drin sind, oder? Die schneiden wir mit raus. Okay. Unsere erste Kategorie, unsere erste Rubrik. Genau, richtig, genau. Rubrik. Die Top 1 der beschissenen Geschäftsideen der letzten Woche. Ja, dann hau mal raus, Junge. Ich habe keine. Kannst du nicht eine Rubrik etablieren und dann selbst keinen Content haben? Ich müsste vielleicht nochmal kurz überlegen. Was hatten wir vorhin? Den Regenschirm mit Solarzellen obendrauf. Der gar nicht so blöd ist, außer, ja, um ums Handy dran zu laden. Richtig, ne? Genau. Das ist schon eine saudumme Idee, das stimmt. Ja, es ist aber, wir hatten noch eine viel bessere Idee vorhin. Also, hattest du nicht eine Liste sogar? Ja, die habe ich nicht dabei. Ich weiß, wo sie liegt. Weißt du auch, was draufsteht? Ein Gärtnerservice für Fahrstühle hatte ich. Ersonnen. Fahrstühle? Ja, und dass die ein bisschen begrünt werden. Ach so. Also ich habe gerade gedacht, okay, für Fahrstühle. In Fahrstühlen gibt es meistens keine Grünpflanzen. Richtig. Noch nicht. Ist aber vielleicht zu gut, um in der Rubrik zu landen. Du brauchst da halt einen riesigen Fahrstuhl, ne? Ja, erstmal begrünte Fahrstühle. Brauchst einen riesen Fahrstuhl. Mit so einem Wasserfall an der Wand. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das wär, ja. Ich glaube, der Wasserfall, das ist dann Stage 2, das kommt dann später als Premium-Produkt. Ich glaub, nach Singapur könnte man das sofort verkaufen. Ja? Auf jeden Fall. Die andere beschissene Geschäftsidee, die ich hatte, war ein Mercedes G-Modell zu nehmen und das innen komplett mit Bernstein-Imitat auszuschlagen und außen mit weißem Leder zu beziehen. Ja. Ja, das ist total beschissen. Total beschissen. Ja. Wie ist das denn mit dem Bernstein? Ist das nicht selten? Oder? Na doch, aber Doch. gelbes Plastik gibt's. Bernstein-Imitat. Ja, Und oder? Leder-Imitat. Nee, Leder kann man schon echtes Und nehmen. G-Modell-Imitat. Aber Ja. vielleicht kauft das auch keiner. Nee, Quatsch. Ist eine super Idee. Okay. Ja. Haben wir noch was in unserer tollen Rubrik? Gerade nicht, ne. Dann kommt jetzt mein Thema, das mich so ein bisschen beschäftigt hat in den letzten Tagen oder ich drüber nachgedacht habe. Und ich gedacht habe, da will ich mal deine Meinung zu hören. Und zwar geht es um das Thema Nostalgie. Also, Kenne ich. kennst du? Nostalgie ist ja, na, ich sag auch mal, so eine positive, emotionale Zuwendung an was Vergangenes, würde ich jetzt mal so aus dem Kopf definieren. Jo, was weg ist und besser war als jetzt. Genau, also das ist eine, aber ist es eine, ist Nostal, also klar, das ist eine subjektive Einschätzung, da sagt natürlich, sagt deine Meinung, dass irgendwas Vergangenes viel toller war oder super toll war, aber ist das auch immer so eine verklärte Übersteigerung? Ist Nostalgie immer verklärt? Also findet man auch Sachen nostalgisch toll, die eigentlich Kacke sind? Ja, natürlich. Ne? Irgendjemand Schlaues hat gesagt, wenn man nostalgisch ist, lässt man immer sämtliche Probleme weg, die es früher gab, die heute aber gelöst sind. Also, Eine einseitige Einschätzung. ja. Ich meine, ich wünsche mir irgendwas von vor 200 Jahren zurück, wünsche mir aber nicht zurück, dass ich damals an allen möglichen Krankheiten gestorben wäre, für die ich heute einfach drei Tabletten futter und dann geht's. Ja, was gab es vor 200 Jahren Cooles? Nicht viel. Ja, weiß nicht. Also, Ruhe. genau. Und keine Technik, immer diese Technik. Zum Beispiel. Da kann ich ja auch 10 Jahre zurück. Das ist auch dann schon Nostalgie. Früher war das geiler. Ja, total. Ich war vor 10 Jahren zum Beispiel halb so alt wie heute. Voll der Blödsinn, Also, ja. das stimmt überhaupt Das nicht. ist richtig. Da muss ich echt nachdenken. Das ist doch nur dann der Fall, wenn man 20 20 jetzt. Ich ist. fühle mich wie 20. Ich Ja? fühle mich wie zwei 10-Jährige eigentlich. Was ein Blödsinn. So, ich rufe jetzt mal zur Ruf Tagesordnung. zur Ordnung. Ruf zur Ordnung. Plan für zukünftige Podcasts ist ein Ruf zur Ordnung, ein Spieler. Richtig, Ir genau. Irgendein geiles. Hier, jetzt rufe ich zur Ordnung. Nochmal zu diesem Nostalgie-Thema. Was mich so daran beschäftigt hat, ist das Verhältnis von aufgezeichneten zu Live-Medien. Also es gibt ja Dinge, die man jetzt live miterlebt und in dem Augenblick bemerkt, ah krass, jetzt, ich habe irgendwas miterlebt und dann so eine spontane Einschätzung drüber hat, das ist bestimmt total relevant. Das, was ich jetzt heute mitbekomme, das ist der wichtigste Tag der letzten und der nächsten 10 Jahre. Barack Obama gewinnt die Präsidentschaftswahl. Die Kassiererin ist meine große Liebe. Das ist weniger, aber zum Beispiel Barack Okay. Obama. Ich kann mich so gut daran Naja. erinnern. Ist jetzt 8 Jahre her, Ja. ziemlich genau. Wie also eine Aufbruchsstimmung irgendwie da war. Ja, jetzt und Barack Obama und erster schwarzer Präsident und super intellektueller Typ und ach Gott, und das wird alles so krass und das wird jetzt so die Riesenwende. Hat man ja auch gesehen in diesem Friedensnobelpreis, den er im Endeffekt so im Vorhinein schon bekommen hat. Da weiß ich gar nichts von. Wofür eigentlich? Ja, genau, das ist Ja, die große okay. Frage. Das Alles war halt, klar. das war aber halt genau dieses, ja, jetzt gerade passiert was ganz Großes, da werden Generationen noch drüber Hier wird nachdenken. Geschichte Hier wird geschrieben. Geschichte geschrieben und Ja. im Nachhinein stellt sich halt raus, ist gar nicht der Fall. Ja, Ne? gut, wir wissen halt nicht, wie es in 200 Jahren aussieht, ob Ja, die aber dann das nicht. weißt du Also, nie. denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass es die ganze Geschichte irgendwie mal in so einen Nebensatz von einem Geschichtsbuch schafft. Ich meine, wie alt sind die USA jetzt? 200-300 Jahre, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Ja, jetzt in Form gab es ja noch Bürgerkrieg und sowas. Ja, also, das ist da 1809. Ja. Und meinst, in 200 Jahren ist es dann trotzdem relevant? Dann sagen die halt, bis der erste Schwarze dran kam, sind 200 Jahre vergangen, oder? Aber es Genau, und ich glaube, das ist aber genau das ist der Augenblick, wo dann diese Nostalgie auch entsteht. Dass im Nachhinein irgendwas positiver betrachtet wird als zu dem Augenblick, an dem man daran teilgehabt hat. Weil früher fand halt jeder Farbfernsehen auf seiner schrottigen Röhre mit irgendwelchen schlechten Filmen in den 80ern, das fand halt niemand so herausragend klasse, glaube ich, dass er gedacht hat, ja, in 30 Jahren wird das abgefeiert. Und heute wird es aber abgefeiert, nostalgisch. Zum Beispiel alte Filme. Und das ist das Entscheidende an der Nostalgie. Dass im Nachhinein, was eigentlich währenddessen gar nicht so besonders war, im Nachhinein erhoben wird und, oh Gott, wie super geil. Aber nach allem, was ich so gehört habe, zum Beispiel so Sachen wie erste Fernsehausstrahlung in Farbe, die in Deutschland war, war halt schon was das ganze Land vorübergehend im Griff gehabt hat. Oder die Mondlandung, wo halt einfach die kompletten USA angeblich, sagt man, in so einem Space waren. Ist man dann trotzdem nostalgisch? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Scheiße. Geht die Nostalgie aber dann auch immer mit so einer Melancholie einher? Also dass man eigentlich immer auch das Jetzige abwertet und sagt, gerade ist gar nicht so cool? Na, es ist ja so eine Art Sehnsucht. Das ist eine Sehnsucht. Und die hat man ja nicht aus purer Zufriedenheit raus. Aber ich wünsche mir trotzdem die Zeit vor den Antibiotika zurück. Warum? Einfach, damit man das Leben mal wieder spürt. Ja, das ist nämlich eine der Fragen, die ich mir damit gestellt habe. Nämlich, ist diese Nostalgie, oder wenn die Nostalgie halt stark wird, ist das ein Indiz dafür, dass zurzeit irgendwas schief läuft? Oder dass man zurzeit irgendwie unzufrieden ist. Ich habe schon sehr unzufriedene Leute gesehen, denen es eigentlich sehr gut ging. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht. Hast du aber auch nostalgische Leute gesehen, denen es gut ging? Also die gleichzeitig gesagt haben, es geht mir voll gut, jetzt gerade. Aber trotzdem war es früher halt noch geiler. Nee. Ja, genau, das ist doch genau der Punkt, ne? Dass wenn jemand nostalgisch wird und anfängt darüber zu schwärmen, wie cool es mal war, genau der Augenblick ist so, ja warte mal, liegt das nicht vielleicht weniger daran, dass früher viel cooler war, sondern dass halt jetzt gerade uncool ist. Man sucht einfach irgendwas anderes und zufällig gibt es was, woran man sich erinnert. Und das ist meistens früher, weil man sich an Sachen aus der Zukunft nicht erinnern kann. Ja. Und es ist meistens was Positives, weil es, glaube ich, eine Eigenschaft des menschlichen psychischen Apparats oder des Gehirns oder beides. Oder beides. Das Fass wollte ich jetzt nicht aufmachen. Ist, dass man halt die negativen Sachen vergisst. Ich glaube, das ist gesund. Dass man ganz viele Sachen vergisst, die mal scheiße waren. Mhm. Und die positiven halt nicht. Und dann so eine verklärte Sicht auf die Vergangenheit kriegt. Man sagt ja, man merkt sich eigentlich nur den Scheiß und vergisst alles Gute. Und dann ist das so ein Moment, wo es irgendwie andersrum zu sein scheint. Ja. Man vergisst alles Gute? Ja. Im Hinblick auf sein eigenes Leben? Ja. Oder im Hinblick auf gestern meinetwegen, wo du 100 normale Leute getroffen hast und einen Vollidioten. Welchen merkst du dir? Ja, die normalen merkst du dir nicht. Aber ich glaube, den Vollidioten, den du gestern getroffen hast, einen ähnlichen Vollidioten hast du vielleicht vor 3 Jahren schon mal getroffen. Und den hast du auf jeden Fall vergessen. Aber die Geburt deines ersten Kindes hat nicht... Auch wenn es ein Vollidiot ist. Wenn sich nostalgisch im Nachhinein rausstellt, in 10 Jahren, scheiße, war nicht so cool. Der Typ. Genau. Fanny van Danden hat gestern gesungen, auch Eltern sagen eines Tages fuck you. Ja... Die nette Familie, die mit ihrer 11-jährigen Tochter da war, hat dann auch vorwurfsvoll das Kind angeguckt. Das fand ich sehr schön. Das Kind? Ja, ja. Die hatten so ein fröhliches Kind. Und dann gab es halt dieses Lied darüber, dass Kinder einem nur auf den Sack gehen und einen komplett ausnutzen und nie was machen. Und dann haben die sich beide zu ihrer Tochter umgedreht und vorwurfsvoll geguckt. Das war eigentlich ziemlich cool. Okay. Die fanden es alle witzig. Das war dann der Augenblick, in dem sie es realisiert haben. Richtig. Aber die war, glaube ich, sowieso adoptiert. Aber es ging, also wie war das, die Eltern? Auch die Eltern sagen mal fuck you irgendwann? Ja, weil sie 18 Jahre lang Geld investiert haben, umgezogen sind, damit das Kind auf eine gute Schule kann und ihm den besten Psychologen besorgt haben und sich das Kind nie bedankt hat. Ach so, und dann sind sie abgefuckt. Aber ist dieser Generationenvertrag, ist der Generationenvertrag irgendwie nicht so hier? Ich bring dir irgendwann bei, wie man Löffel benutzt und wie man aufs Klo geht Und wenn ich dann sau alt bin und weder das eine noch das andere alleine kann, dann bist du wieder dran. Und das, das ist der Deal. Ja, vielleicht ist es der Deal. Ich werde es anders machen. Nämlich? Meinen Eltern auf keinen Fall helfen. Genau, das ist dann auch das Fuck you. Sag, okay, du hast mir zwei Worte beim Löffel benutzt, aber ist mir egal. Ja. Haha. So. Ihr seid schuld, dass ich mir selber den besten Psychologen suchen musste. Genau. Das ist dann. Ah, nee. Der ist super. Genau. Selbst schuld. Ah, lol, mir egal. Unterlassene Hilfeleistung in der Praxis. Nein, meine Eltern haben schon gesagt, auch wenn wir dir irgendwann, wenn wir viel für dich getan haben, musst du uns später nicht im Heim besuchen. Das sagen meine Eltern auch immer. Kümmere dich um das, also vernachlässige nicht dein eigenes Leben dann irgendwann dafür, ja. um mir im Alter halt hinterher zu wirtschaften. Aber ich weiß halt nicht, ob das so eine Fangfrage ist, ähnlich wie wir müssen uns nichts zu Weihnachten schenken. Ja. Und am Ende hat halt trotzdem jeder noch das Geschenk irgendwo in der Hinterhand. Richtig. Genau. Weil er davon ausgeht, es gibt so eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass es die Riesenfloskel ist. Total. Aber ich werde einfach, ich lasse es drauf ankommen. Und dann schiebst du deine Eltern ins Heim. Total. Total, direkt. Ja klar, von ihrem eigenen Geld. Nur. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oder vielleicht gehören unsere Eltern auch schon zu der Generation der von den Leuten, die 1000 Jahre alt werden. Das kann sein. Außerdem sind unsere Mütter beide gelernte Krankenschwestern. Die kriegen das schon hin, würde ich sagen. Die sollen sich dann einfach mal selbst. Die sind vom Fach. Richtig. Die sollen sich dann mal selbst drum kümmern. Ja, klar, oder? So Blödsinn. Ich meine, wer hat schon mal einen Automechaniker gesehen, der mit seinem Auto in eine andere Werkstatt fährt? Nee. Da muss ich jetzt einen Augenblick drüber nachdenken. Weil Zahnärzte ja auch nicht sich selbst die Zähne ziehen. Ja, das ist ein schlechtes Beispiel. Nee, ja. So, wir haben es auf jeden Fall mal geschafft, dass unsere Eltern diesen Podcast nie hören sollten. Ja. Weil wir alle wildwütend beleidigen. Das ist ja nicht der Fall. Mama, ich hab dich lieb. Ja. Geht. Ja. Ich habe letzte Woche echt lecker gegessen bei meinen Eltern. Siehst du mal. Da gab es so Ziegenkäse mit so einem 30% reduziert Aufkleber. Und hat mein Vater gleich zwei gekauft. Und dann habe ich einen gefressen und einen mitgenommen. Weil das dann aus diesem Fach ist, wo immer ein Tag vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums der Kram reduziert ist. Ja, aber das Fach bei Teegut, wo der Kram reduziert ist. Und dann vielen Dank an Teegut, dass sie diese Folge gesponsert haben. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Aber falls jemand zuhört von Teegut, meldet euch. Genau, kein Payback für immer. So ist Nostalgie, nochmal zurück zu meinem, ich bin hier der Schmuler des roten Fadens. Ja. Und Überleitungsweltmeister. Oh, maximale Songlänge erreicht. Nein. Kurze Pause. So. wir sind wieder da. Alles ist kaputt. Genau. Nostalgie und Podcasts. Ich höre zum Teil ganz alte Podcasts, also ich weiß gar nicht, ganz alte, ich weiß gar nicht, was denn wirklich alte Podcasts sind. 4 Jahre. Nein, ich auf jeden Fall ältere als 4 Jahre. Also zum Beispiel habe ich jetzt letzte Woche wieder bei Folge 1 angefangen, den Original-Plauschangriff zu hören. Kenn ich nicht. Da ist die erste Folge von 2009. Wenn man nochmal in den Kalender schaut, merkt man, fuck, das ist verdammt lang her. Ja. Und das hat mich dann aber auch so nostalgisch gemacht, weil das ja auch ein Fenster wieder in die alte Zeit ist. Im Nachhinein die Themen nochmal mit dem Blick von heute zu betrachten, über die gesprochen wurde. So, okay, krass, jetzt ist es 8 Jahre später, wie schätzt man die Themen ein? Die besprochen werden und dann so eine mehrstufige Nostalgie. Ich habe ja diesen Podcast jetzt nicht zum ersten Mal wieder bei der ersten Folge angefangen, sondern wahrscheinlich zum 5. Mal bei der ersten Folge angefangen. Halt immer vielleicht zwischendrin nochmal eine Pause, wo man eine Zeit lang gar nicht hört und dann höre ich, ach Mensch, könntest du mal wieder die erste Folge hören. Echt? Erträgst du das tatsächlich, einen Podcast das zweite Mal zu hören? Ja, klar. Okay, das habe ich noch nie gemacht. Doch. Wenn das, ich glaube, wenn das thematisch abgeschlossene Podcasts sind. Es gibt ja auch Podcasts, zum Beispiel im Stay Forever Podcast. Kenn ich schon wieder nicht, ich kenne nix. Ja, kennst du nicht. Ist aber so eine These von Gunnar Lott, ist immer, der Podcast darf nicht zeitlich verortbar sein. Dass man dann nicht einordnen kann, wann der aufgenommen wurde. Aber bis natürlich das Jahr oder so. Da klar, das Veröffentlichkeitsdatum hast du ja. Gibt es dafür einen vernünftigen Grund? Ja, der Grund ist... Dann hätten wir es mit dem Obama weglassen müssen. Nee, weil der vernünftige Grund in der Gestaltung vom Podcast dafür ist ja gerade, dass ich den wieder hören kann in 3 Jahren. Weil dann nämlich nicht irgendeine Referenz verwendet wird, die ich dann nicht mehr verstehe. Oder wenn ich in 5 Jahren zum ersten Mal den Podcast höre, jemand anders und sage, hier, hör mal die erste Folge von Stay Forever. Dann die ganze Zeit so zeitliche Einordnung stattfinden, die dann vielleicht mitunter gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Oder halt einfach scheiße. Also das meiste, was zeitgeschichtlich so passiert, sind ja Dinge, die einem total auf die Nerven gehen. Genau. Ist doch schön, wenn man mal ohne die zurecht. Und sich halt im Nachhinein genau das reinstellt, um wieder auf das Obama-Ding zurückzukommen, im Nachhinein sich rausstellt, diese Referenz, die genommen wurde in der Vergangenheit, von der man natürlich ausgegangen ist, das ist relevant. Das merken sich die Leute, um was zeitlich einzuordnen. Und dann im Nachhinein rauskommt, vollkommen irrelevant. Keiner weiß mehr überhaupt, wann war das und verstehe ich nicht und warum nehmen sie denn das jetzt mit rein und so. Und deswegen finde ich es ein saugutes Argument, inhaltlich zu versuchen, keine zeitgeschichtlichen Referenzen mit reinzunehmen. Aber es ist, glaube ich, eine ganz andere Art von Podcast dann. Lernen wir daraus, dass wir jedes Mal, wenn es überhaupt Grund gibt, nostalgisch zu sein, einen Fehler gemacht haben und uns auf die Finger hauen sollten? Nee, oder? Nee. Nicht. Schade. Steile These und abgewatscht, oder was? Total, aber es ist auch Sonntag. Warum denn? Sowas zum Beispiel, dass man nicht im Podcast erwähnt, wann der aufgenommen wird. Also nicht nur am Wochentag, ist ja egal. Aber diese typische Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht Geschichte, dass man die natürlich nicht reinnimmt, weil dann die Immersion geht dann flöten, um jetzt mal dieses Passwort rauszuhauen. Oder ist dir das wurscht, wenn im Podcast gesagt wird, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht? Nee, ich habe, glaube ich, noch nie einen gehört, wo es erwähnt wurde, welche Uhrzeit es ist. Außer, als es irgendwie um eine Geschichte ging, die halt damit im Zusammenhang steht. Wenn zum Beispiel einer sagt, es ist 9:30, ich muss weg, wir machen heute eine kurze Folge oder so. Mhm. Wie spät ist es eigentlich? Keine Ahnung. Okay, wir nehmen mit dem Handy auf und können deswegen nicht aufs Handy gucken. Genau, also man verzeihe uns die technisch schrottige Umsetzung, aber wir haben so ein bisschen das Credo hinten dran gehabt, erstmal machen und nicht daran scheitern lassen, dass man noch nicht die perfekte Lösung gefunden hat. Genau, lieber hinterher entschuldigen als vorher um Erlaubnis fragen. Von wem ist das? Habe ich vergessen. Ist auf jeden Fall nicht von mir. Also Credits an alle anderen. Credits an den, der rausfindet, von wem das ist. Genau. Es deckt sich aber ungefähr mit meinem WhatsApp-Status. Aber es ist zu privat. Zu privat. Ja. Wir haben uns auch bisher nicht vorgestellt. Machen wir das noch? Das ist auch so eine Diskussion. Ja, diskutieren wir, glaube ich, morgen. Genau. Nächste Mal. Ja, voll schön. Total. Ich habe mein durchdachtes Thema Nostalgie gebracht. Bin total stolz drauf, dass ich hier so rote, fadenmäßig, Überleitungskönig alles organisiert habe. Und du hast ja auch schon mal Vorlesungen gehalten. Ja, über Nostalgie. Total. Nee, das nicht. Nee, und du hast, das seht ihr jetzt nicht. Hier sind 9 Bullet Points, bei denen nichts steht. Genau. Die sind gut, die werden nach unten ein bisschen größer immer, sind aber... Das liegt daran, dass bei mir Struktur vor Inhalt geht und deswegen erst Strukturen entstehen, die dann im Nachhinein gefüllt werden. Und deswegen ist zum Beispiel der Podcast so strukturiert. Genau. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, haben wir denn noch ein tolles Thema für heute? Das hört sich so an, als wäre es nicht der Fall. Ich versuche nachher über BlaBlaCar meine Traumfrau kennenzulernen, aber... Das haben wir alle hinter uns. Ja, ich habe es noch vor mir. Ich werde mich, wenn ich sie dann kennengelernt habe, werde ich mich nach dieser Zeit zurücksehen, in der ich das regelmäßig noch versucht habe. Ich glaube, den Versuch haben wir alle hinter uns. Nicht die erfolgreiche Umsetzung. Oh! Die ist selten. Die Traumfrauen stapeln sich bei mir im Keller in riesigen blauen Säcken. Oh Mann. Ich glaube, das war das Wort zum Sonntag. Ja. Nächstes Mal reden wir über Startups. Vielleicht. Nee, auf jeden Fall. Okay. Dann müssen wir es auch wirklich tun. Okay. Ja, schön. ganz toll. Vielen Dank an die Leute, die es bis hierhin gepackt haben. Genau, wir haben Antitainment so schön gesagt, ihr da hinten in der ersten Reihe habt verstanden, worum es hier geht. Genau. Euch beiden traue ich das genauso zu, dass ihr uns nächstes Mal noch eine Chance gebt. Genau, wir werden diesen Podcast hier irgendwo hochladen, wo man Podcasts hochlädt. Und wenn es da irgendeine Form der Interaktionsmöglichkeit gibt, nutzt die mal und wir versuchen die irgendwie auch zu nutzen oder so. Ja. Ansonsten, weiß nicht, vielleicht legen wir uns ein Twitter-Profil zu für diesen Podcast. Ja, hier halt mal einen Ball flach, wir gucken mal, ob das überhaupt wird. Ja, wir müssen ja niemandem folgen. Genau, wir folgen niemandem. Aber wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es eins gibt. Genau. Dann mit mehr Strukturen, mehr Themen, weniger technischem Chaos. Und bis dann. Genau, tschüss. Tschüss. So. Jetzt läuft das. Und wenn es jetzt nicht aufhört. Warum soll es denn aufhören? Hör jetzt auf. Nicht mehr nehmen. Okay, jetzt. Mach doch mal dieses Ding aus. Oh Mann.